Die Delegation des Verbandes koreanischer Lehrer in Japan unter Leitung des Vorsitzenden seines Zentralpräsidiums Cho Han-ju legte am 28. Juli an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumensträuße nieder und verneigte sich davor. Sie traf am selben Tag mit einer Maschine in Pyongyang ein.